Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Leute, Leute, Leute. Lebensmittelskandale hatten wir ja nun schon reichlich. Ich erinnere mich noch an die Danone-Werbung. So wertvoll wie ein kleines Steak. Doch dann kam BSE und von einem Tag auf dem anderen verschwand die Werbung aus dem Fernsehen. Aber das war auch das Einzige, was dauerhaft verschwand. Die kriminelle Energie, angetrieben durch Profitgier, kennt keine Grenzen. Die abnorme Fantasie der Täter bei ihrem Treiben macht den normalen Menschen sprachlos. Dann der Gammelfleischskandal, denn nur Döner macht schöner. Nikotineier ersetzten die Morgenzigarette, das Dioxin im Tierfutter und dann im Ei und im Fleisch, was manchen Zeitgenossen zum Vegetarier werden ließ. Ab und an mal vielleicht noch Sushi auf dem Speiseplan, aber mit Fukushima war auch das gegessen. Da blieb einem ja zur gesunden Ernährung nur noch Gemüse und Salat übrig. Doch nun der Skandal mit dem verseuchten Gemüse. Ein harter Schlag, vor allem für Vegetarier und Veganer. Letztere wissen nun überhaupt nicht mehr, was sie nun kauen sollen. Man könnte glauben, das Ganze sei ein Manöver der Fleischmafia. Der Absatz stockt, die Bauern bekommen kaum noch die Futterkosten wieder rein, nur weil der deutsche Verbraucher sich mit einem Steak zum Salat begnügt. Was waren das noch für Zeiten, wo jeder so viele Steaks und Würstchen in sich reinschob, bis er nicht mehr laufen konnte? Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Besuch hat sich bei mir zum Grillen angesagt, aber für die, die kein Fleisch mehr essen, habe ich, sollten sie den Salat verweigern, vorsorglich ein paar Scheiben Fleisch mit eingelegt. Denn Fleisch ist dein Gemüse. Ich bin mal gespannt, wie die reagieren. Vor allem, wenn ich den Atomgrill hochfahre, den ich von Engie für nur 5 Euro auf dem Koalitionsflohmarkt erstanden habe. Beim Kauf wurde mir versichert, dass ich keine Brennelemente Steuer zahlen muss, auch spätere Endlagerkosten übernimmt der Steuerzahler der Zukunft. Da konnte ich nicht Nein sagen. Mit einem Biogasgrill vom Nachbarstand konnte man mich nicht überzeugen. Abgesehen vom überteuerten Preis bleibt da die unterschwellige Angst, alles könnte irgendwie nach Gülle schmecken. Gerade die Nutzungskonzepte beim Biogas sind fraglich. Im Besonderen die Abwärmenutzung der Anlagen ist oft zweifelhaft. Da werden Ställe geheizt und alle Fenster sind auf und die Tiere sind draußen auf der Weide, um Fördergelder pro verbrauchter Kilowattstunde zu bekommen. Oder die Gülle wird getrocknet, die man auch flüssig auf das Feld bringen kann und, und. Sinnvoll wäre es, Gewächshäuser damit zu beheizen und Gemüse so regional anzubauen. Doch ich sehe da dann gleich wieder ein Problem. Die Horst-Schlemmer-Jugend in Deutschland hat Rücken. Ohne einen Polen oder Rumänen, der sich bückt und pflückt, verfault das ganze Gemüse in den Gewächshäusern. Ich sehe, meine Idee lässt sich nicht umsetzen. Trotz aller Hysterie mache ich mir jetzt einen ganz leckeren Salat mit polnischem Blattsalat, italienischen Rucola, marokkanischen Paprika, holländischen Tomaten, spanischen Gurken und frischen Kräutern aus meinem Kräutergarten. Oh, ich ahne schon, wie meine Gäste aufschreien, wenn ich mir davon eine Ladung auf meinen Teller packe. Bist du wahnsinnig? Willst du dich umbringen? Das Ganze aus Mündern von denen, die immer gesagt haben, ich solle auf eine gesunde Ernährung achten. Aber was ist heute noch gesund? Wir haben keine Wahl. Frisst du nichts, stirbst du. Frisst du was, stirbst du auch. Früher oder später. In diesem Sinne werfe ich mich nun mit Heißhunger auf den schönen bunten Salat, der, bin ich mir sicher, ohne Chemie und Bestrahlung nie so knackig und bunt wäre. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.